Der erste Kongress der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei wurde am 23. Dezember in Pyongyang, Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea, eröffnet. Auf dem Kongress werden die Erfolge, Erfahrungen, Fehler und Lehren im Kampf dafür analysiert und ausgewertet, die Hauptgrundorganisationen der Partei zu den unbesiegbaren Gemeinschaften mit einheitlicher Ideologie und Führung und im Zusammenschluss mit den Volksmassen zu konsolidieren und die Linien und Politiken der Partei der Arbeit Koreas durchzusetzen. Es werden auch die Aufgaben und Wege für die Verbesserung und Verstärkung der Arbeit der Hauptgrundorganisationen der Partei entsprechend den Erfordernissen der neuen Epoche der koreanischen Revolution besprochen. Am Kongress nahmen die Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der Partei und die Parteifunktionäre der zentralen und örtlichen Ebenen teil, die aufopferungsvoll dafür kämpfen, die Parteiorganisationen zu den der Ideologie und Sache der Partei grenzenlos treu ergebenen avantgardistischen Einheiten zu festigen, den Sozialismus zu verteidigen und das Vaterland stark und reich zu machen. Der oberste Führer der Partei, des Staates und der Armee, Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, trat auf der Tribüne auf. Die Mitglieder der Partei- und Armeeführung, wie Fang Byung-so und Choryong-hae, die leitenden Parteifunktionäre in der Hauptstadt und den Bezirken, sowie die vorbildlichen Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der Partei, nahmen auf der Tribüne ihre Plätze. Genosse Kim Jong-un hielt eine Rede zur Eröffnung des Kongresses. Einem Hauptreferat folgten die Reden. Der Kongress geht weiter.